23. Kapitel. Mitgefühl statt Autorität. Warum ist die Zukunft weiblich? Gegen die Norm. Auf dem T-Shirt steht: The future is female. Diesen Slogan drucken Modefirmen inzwischen weltweit auf Kleidungsstücke. Die Botschaft ist als Forderung gemeint. Die Zukunft soll weiblich sein. Man kann sie aber auch als Tatsachenbehauptung verstehen. Tatsächlich ist die Zukunft weiblich. Nirgendwo zeigt sich das deutlicher als in der natürlichen Sprache. Wer wissen will, wie die deutsche Mehrheitsbevölkerung in 20 Jahren spricht, muss genau hinhören, wie junge Städterinnen heute sprechen. Umgekehrt ausgedrückt, wer wissen will, wie die Deutschen vor Jahrzehnten gesprochen haben, muss sich mit älteren Männern in der Provinz unterhalten. Sprachwissenschaftler nennen diesen konservativen Sprechertyp NORM, ein Akronym für Non-Mobile Older Rural Male, also unbeweglicher älterer Mann vom Land. Einen kreativen Quell des Sprachwandels stellt hingegen die bewegliche, junge, urbane Frau dar. Sprachschützer beklagen zwar seit Ewigkeiten den Verfall des Deutschen, doch diese Haltung ist nicht nur linguistisch naiv, sondern auch konservativ. Würde sich die Sprache nicht ständig wandeln, dann spreien wie Hiute no als Sus Herr Walter von der Vogelweide het getan. Bei der These vom Sprachverfall handelt es sich schon deshalb um einen naiven Impuls, weil niemand sagen kann, wie weit man zurückgehen muss, um das beste oder richtige Deutsch zu finden. Zu Nelly Sachs, Thomas Mann, Bettina von Arnim, Goethe, Lessing, Grimmelshausen oder Luther? Beispiele für den Sprachwandel finden sich nicht nur im Vokabular, sondern sogar in der Intonation. In den USA spricht ein Großteil der Frauen unter 35 inzwischen mit einer knatternd kratzenden Stimme, Vocal Fry, die durch einen erhöhten Kehlkopfdruck erzeugt wird. Sehr deutlich zu hören bei der Sängerin Britney Spears oder der Schauspielerin und Sängerin Zooey Deschanel. Überraschenderweise zeigt eine Studie, dass Männer über 40 diese Stimmlage im Arbeitsumfeld als unseriös beurteilen, während Testpersonen unter 40 Jahren das kratzende Timbre als vollkommen normal ansehen. Niemand weiß, wie es zu dem Intonationswandel gekommen ist, aber er zeigt an, hier spricht eine fortschrittliche Frau, die in der Großstadt lebt.